Das Schloss wurde seit jeher von den Menschen gemieden. Keinem seiner Besitzer hat es Glück gebracht. Sie alle waren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen oder dem Wahnsinn verfallen. Es hieß, das Böse wohne dort oben. Irgendwann wollte niemand mehr in dem Gemäuer leben. Es stand leer. Bis eines Tages ein Graf auf den Berg zog. Count Ashford. Er war ein gefährlicher Mann. Besessen von der Idee, sich mit den Mächten der Finsternis zu verbünden. Bei Vollmond ließ er sich in einer schwarzen Kutsche über die Dörfer fahren und hielt nach jungen, schönen Mädchen Ausschau, um sie auf das Schloss zu verschleppen. Man sagt, dort habe er die armen Geschöpfe in furchtbaren Ritualen dem Satan geopfert. Ihre Schreie waren bis ins Tal zu hören, manchmal viele Stunden lang, bevor sie für immer verstummten. Väter, die loszogen, dem Unheimlichen das Handwerk zu legen, waren nie wieder gesehen. Viele Jahre dauerte der Schrecken, bis dem Count im hohen Alter das Herz versagte. Kurz vor seinem Ende soll der Teufel an das Sterbebett getreten sein, um dem Todgeweihten die Seele zu entreißen. Fortan hallte in den Vollmondnächten das klagende Stöhnen des Höllengrafen durch das Gemäuer, und seine Kutsche erschien am nachtschwarzen Himmel, als würde sie von Satan selbst gezogen. Die Nachfahren des Counts blieben auf dem Schloss. Sie wussten nicht, wo sie sonst hingehen konnten, denn die Menschen hassten sie. So fristeten sie ein einsames Leben, bis vor einigen Jahren der letzte derer von Ashford die Einsamkeit nicht länger ertrug und sich von der Burgmauer stürzte. Ich war sein Diener und lebe seit dem Tod meines Herrn hier unten am Fuße des Berges in dieser kleinen Hütte. Oft blicke ich hinauf zum Schloss und manchmal sehe ich hoch oben im linken Turm ein Licht. Dann weiß ich, dass der Geist des toten Höllengrafen wieder erwacht ist. Und genau wie damals zieht der Graf auch heute noch bei Vollmond los, um Ausschau nach jungen Mädchen zu halten. Mit einem Unterschied, Mr. Sinclair. Was für ein Unterschied, Mr. Bannister? Die Kutsche ist keine Erscheinung mehr. Sie ist real geworden. Immer um Mitternacht kommt sie vom Schloss, rast hier vorbei und verschwindet wieder in der Dunkelheit. Bis Mitternacht sind es nur noch wenige Minuten. Warten Sie es ab, Mr. Connolly. Warten Sie es ab. Mr. Bannister, Sie sagten gerade, die Bewohner des Schlosses wurden gemieden. Das sagte ich. Sie auch? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Könnte es nicht sein, dass die Leute aus dem Dorf hinter dem Auftauchen der Kutsche stecken, um... Um mich zu erschrecken oder zu vertreiben? Mr. Sinclair, die Kutsche wird nicht von einem Menschen gelenkt, sondern vom Tod persönlich. Vom Tod? Ich weiß, dass es unglaubwürdig klingt. Aber auf dem Kutschbock sitzt kein Mensch, sondern ein Skelett. Etwa ein schwarzes Skelett? Schwarz? Ja, ein schwarzes Skelett mit einer übergroßen Sense. Nein, eine Sense habe ich nicht gesehen. Mitternacht. Dann ist es gleich soweit. Das Fernglas, Bill. Hier. Um Gottes Willen, was haben Sie vor? Ich öffne das Fenster. Sind Sie lebensmüde? Hören Sie, das Glas ist beschlagen. Wenn die Kutsche wirklich kommen sollte, dann will ich sie auch sehen. Aber das ist viel zu gefährlich. Sie haben ja keine Ahnung. Bitte, wir haben Erfahrung mit solchen Dingen. Sie müssen uns vertrauen, Mr. Bannister. Wie Sie meinen, Mr. Sinclair. Und? Kannst du was erkennen, John? Nein. Noch rührt sich nichts. Kein Licht im Turm? Mm-mm. Sie wird kommen. Glauben Sie mir. Sie wird kommen. Ich höre etwas. Ja. Das sind Pferdehufe. Bill, da ist sie. Wo? Hier, nimm das Fernglas und schau Richtung Waldrand. Ich werd verrückt. Da sitzt tatsächlich ein Skelett auf dem Kutschbock. Ja, aber es ist nicht der schwarze Tod, oder? Nein, ich glaube nicht. Okay, du bleibst hier. Ich sehe mir die Kutsche mal genauer an. Ich rannte bis zur Mitte der Straße, holte mein Kreuz unter meinem Hemd hervor und ließ es offen vor meiner Brust hängen. Wenn die Kutsche mit den Mächten der Finsternis in Verbindung stand, würde sie mir ausweichen. Zumindest dachte ich das. John! Du willst doch wohl nicht da stehen bleiben. Ganz ruhig, Bill. Ich weiß, was ich tue. Die Kutsche kam mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit auf mich zu, war vielleicht noch 25 Yards von mir entfernt. Der unheimliche Kutscher trieb seine Pferde immer weiter voran, machte nicht die geringsten Anstalten abzubremsen. John, was machst du denn da? Mein Kreuz begann zu reagieren. Deutlich spürte ich, wie es sich erwärmte. Kein Dämon würde freiwillig mit meinem Kreuz zusammenprallen. John, hau endlich ab da! Wollte mich das Skelett überrennen? Die Kutsche musste spätestens jetzt bremsen. Jetzt! Ich warf mich im letzten Moment zur Seite, sah noch, während ich mich abrollte, dass die Kutsche ebenfalls auswich. Von der Fliehkraft getrieben, fiel etwas vom Dach des Gefährts und krachte zu Boden. Unbeeindruckt lenkte der Kutscher den Wagen wieder auf die Straße und jagte davon. Oh Mann! John, verdammt nochmal, bist du denn völlig übergeschnappt? Danke der Nachfrage, ich hab mir nichts gebrochen. Mir ist beinahe das Herz stehen geblieben. Dir auch? Hilf mir lieber hoch. Ja, komm. Danke. Was ist denn da runtergefallen? Sieht aus wie ein Kasten. Nein, das ist ein Sarg. Was? Ja, sieh doch selbst. Du hast recht. Sollen wir das Ding aufbrechen? Warte mal. Durch den Sturz sind die Beschläge gebrochen. Ich glaube, wir können den Deckel ganz... Vorsicht, John! Phil, hilf mir! Dein Kreuz, John! Verdammt nochmal. Um Gottes Willen, John. Was war das für ein Biest? Keine Ahnung. Im ersten Moment dachte ich, es wäre ein Werwolf. Ich auch. Aber diese Bestie hier war viel stärker. Sieh nur. Sie zerfällt. Was zum Teufel hat das alles zu bedeuten? Ich schätze, die Antwort finden wir da oben im linken Turm. Das Licht? Es wird Zeit, dass wir dem Höllengrafen einen Besuch abstatten. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Polizei! Machen Sie die Tür auf! Endlich sind Sie da! Ich habe schon... Wer sind Sie denn? Mein Name ist Zuko und das hier ist Mrs. Shaw. Guten Abend. Was wollen Sie hier? Sie haben uns gerufen. Ich habe Scotland Yard angerufen. Wir sind vom Yard. Was reden Sie da? Dieser Mr. Paul sagte, er würde einen Zinkalier her schicken und keine Japaner. Mit nur wenigen Sätzen hatte Ken Willard sämtliche Sympathien bei Zuko verspielt. Doch der Chinese schluckte seine aufkeimende Wut über die dummdreiste Art des Mannes wieder runter. Die Lage war viel zu ernst. Begonnen hatte alles mit aufgebrochenen Gräbern und verwüsteten Leichenhallen. Zuerst auf einem Friedhof in Soho, dann auf einem in Holborn, danach in Kensington. Die Spur zog sich quer durch London. Für Oberinspektor John Sinclair war schnell klar, dass hier Ghouls am Werk waren. Jene leichenfressenden Dämonen, die sich unter der Führung eines gewissen Grimes formiert hatten, um die Millionenstadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Grimes stellte eine permanente Gefahr für das Sinclair-Team dar. Und Zuko hoffte noch in dieser Nacht herauszufinden, welche Teufelei er nun wieder ausheckte. Doch dazu musste er erst den Wärter des Lambeth-Friedhofs zur Mitarbeit bewegen. Also, Mr. Sarko, was machen Sie hier? Das kann ich Ihnen sagen. Wir verfolgen eine Gruppe von Fanatikern, die nachts durch London ziehen, Gräber schänden, Leichen stehlen, die Friedhofswärter umbringen und anschließend auffressen. Auffressen? Aber da Sie ja offensichtlich Probleme mit Chinesen haben, gehen wir wieder und hinterlassen Inspektor Sinclair eine Nachricht. Moment! Er wird voraussichtlich morgen Abend zurück sein. Gute Nacht. Nein, warten Sie! Haben Sie etwas gesagt? Bitte, Sie dürfen mich hier nicht alleine lassen. Darf ich nicht? Nein, ich glaube, diese Irren sind hier. Soll das heißen, dass wir doch nicht gehen sollen? Was? Ja, natürlich. Ich meine, nein. Bitte, kommen Sie rein. Und nennen Sie mich nie wieder Sarko. Natürlich. Versprochen. Also gut, dann schießen Sie mal los. Es war vor ungefähr 2 Stunden. Ich drehte meine Runde wie immer, als ich plötzlich dieses Geräusch hörte. Was für ein Geräusch? Ein Scharren oder Schaben. Es war ganz seltsam. Zuerst dachte ich, ein Hund würde ein frisches Grab aufwühlen. Also ging ich nach draußen und suchte. Von wegen Hund. Da war ein Kerl. Und als er mich sah, rannte er weg. Konnten Sie den Mann erkennen? Nicht wirklich. Es war sehr dunkel. Aber er musste ziemlich aus der Puste gewesen sein, denn im Mondlicht glänzte sein Gesicht, als wäre es schweißgebadet. Das war bestimmt kein Schweiß. Hm? Was ist dann passiert? Ich suchte den Friedhof ab, fand aber nichts. Also bin ich hierhin zurück. Und dann hörte ich plötzlich die Schritte nebenan in der Leichenhalle. Sie konnten die Schritte hier hören? Die Wände sind alt und brüchig. Von hier aus kann man jedes Geräusch aus der Halle hören. Und glauben Sie mir, die Leichen machen eine Menge Geräusche in der Nacht. Aber keine Fußschritte. Haben Sie nachgesehen? Natürlich. Die Tür zur Halle stand offen. Ich bin rein und sah den Kerl. Er kam auf mich zu, lachte und sapperte böse. Gott, habe ich mich erschreckt. Ich bin sofort weggerannt und habe Scotland Yard angerufen, weil ja dieses Rundschreiben gekommen war. Befindet sich zurzeit eine Leiche in der Halle? Ja. Ich möchte sie sehen. Kein Problem. Kommen Sie mit. Die drei verließen das kleine Häuschen und liefen zum Eingang der angrenzenden Leichenhalle. Die Tür stand immer noch offen. Ein ungutes Gefühl beschlich den Chinesen. Er ahnte, dass sie im Inneren kein schöner Anblick erwartete, und insgeheim wünschte er sich, dass seine Freundin nicht mitgekommen wäre. Doch nach den haarsträubenden Abenteuern der vergangenen Monate war Shao nicht mehr davon abzubringen, Zuko bei seinen Einsätzen zu begleiten. So betraten sie gemeinsam das Gebäude, in dem es stockdunkel war. Ken Willard knipste eine Taschenlampe an und ging zum Sicherungskasten. In der Nacht stellt sich der Strom automatisch aus. Es dauert nur 1 Minute, dann haben wir wieder Licht. Riechst du das auch? Ja, ekelhaft. Mir gefällt das alles nicht. So, jetzt habe ich es. Da vorne steht der... Die drei hielten den Atem an. Ihnen bot sich ein abscheuliches Bild. Angewidert wandte Shao das Gesicht ab, während der Friedhofswärter mit zitternden Beinen zurücktaumelte. Auch Zuko machte der Anblick dessen, was von der Leiche übrig geblieben war, schwer zu schaffen. Mein Gott, was ist hier? Sehen Sie nur das Gesicht und auf dem Boden! Gehen Sie raus, Mann! Das war ein Ghoul, nicht wahr? Ja. Jetzt verstehe ich, warum Ghouls sogar von anderen Dämonen geächtet werden. Irgendetwas passt hier nicht zusammen. Was meinst du? Naja, unser Mr. Willard wäre schon längst nicht mehr am Leben, wenn er einen Ghoul tatsächlich bei seinem Nachtmahl gestört hätte. Von mehreren ganz zu schweigen. Du meinst, man hat das alles inszeniert? Wenn ich ein Ghoul wäre und meine Feinde irgendwo hinlocken wollte, würde ich so vorgehen. Dann ist das hier eine Falle. Möglich. Dieser Grimes ist unberechenbar. Mister, kommen Sie schnell! Siehst du, es geht schon los. Hier, Mister. Was ist passiert? Ich habe wieder diese Schaben gehört. Wo? Da hinten links bei den frischen Gräbern. Da ist es wieder. Hören Sie? Okay, Sie gehen jetzt zurück in Ihr Häuschen und schließen hinter sich ab. Aber warum kann ich nicht? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Rufen Sie Superintendent Powell an. Er soll die Polizei schicken. Schnell! Ja, gut. Vielleicht solltest du mit ihm gehen. Und dich hier draußen alleine lassen? Ich wusste, dass du Nein sagen würdest. Komm. Da vorne sind die frischen Gräber. Mist, irgendwie habe ich den Eindruck, genau das Falsche zu tun. Oh, wie beruhigend. Da wären wir. Die Gräber sehen ganz normal aus. Da hinten sind noch mehr. Was ist? Ich glaube, da war was. Wo? Im Gebüsch. Zuko, da! Stehen bleiben! Es ist ein Ghoul! Er entkommt! Schau, warte! Hier stimmt was nicht! Aber wir können ihn doch nicht einfach laufen lassen! Der Friedhofswärter! Verdammt! Los, komm! Schneller, Schau! Da! Die Tür steht offen! Bleib nicht hinter mir! Ja! Keine Bewegung, oder? Ach du Scheiße! Zuko hatte einen Ghoul erwartet, doch die hünenhafte Gestalt, die den verzweifelt um sich schlagenden Ken Willard an der Kehle gepackt hielt, war kein Ghoul, sondern ein abscheulich grinsendes Totenskelett, das altmodische Kostüm eines Kutschers trug. Der Chinese zögerte keine Sekunde und schoss. Was zum Teufel? Zuko hatte genau gezielt, aber die Kugeln waren einfach abgeprallt. Das Gerippe lachte auf, umklammerte Willards Hals noch fester. Zuko blieb keine Zeit zum Nachdenken. Kurzerhand stürmte er nach vorne und prallte mit dem Skelett zusammen. Der Kutscher wurde von der Attacke völlig überrascht. Die Wucht des Aufpralls riss ihn nach hinten. Willard bekam wieder Luft. Zuko packte ihn, stürzte mit ihm Richtung Ausgang und erstarrte plötzlich mitten in der Bewegung. Schon vorbei, der Kampf. Im Türrahmen hatte sich eine widerwärtige, nach Moder stinkende Gestalt aufgebaut. Grimes, der Herr aller Ghouls. Und er war nicht allein. Shao hing in seinem rechten Arm und starrte mit geweiteten Augen auf das überlange Fleischermesser, dessen spitzes Ende der Dämon gegen die Hauptschlagader ihrer Kehle drückte. Eine schleimige Flüssigkeit trat aus den eitrigen Ekzemen im Gesicht des Wiedergängers, als er seine Lippen zu einem hässlichen, triumphierenden Grinsen verzog. Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich auf unser Wiedersehen gefreut habe, Chinese. Verdammt. Ich habe einen Stein im Schuh. Dann hol ihn doch raus, Dean. Kein Bock. Scheiß Wald. Mann, nerv nicht. In 3 Stunden kommt George mit dem Lastwagen, dann hast du es überstanden. Ja, George hat's gut. Der kommt erst, wenn die Arbeit schon getan ist. Was wäre dir denn lieber? Dass wir alle zusammen hochfahren und dann erst checken, was in dem Schloss zu holen ist? Die Methode ist Müll. Meine Methode ist 1A. Wenn der LKW kommt, steht schon alles fix und fertig vor der Tür. Wir müssen nur noch einladen und abdampfen. Und wenn die Bullen anrücken, sind wir schon längst über alle Berge. Ah, toll. Trotzdem muss jedes Mal ich laufen. Bitte? Fahr du doch demnächst. Tja, wieder ein ohne Führerschein. Eben. Und jetzt halt die Klappe, wir sind gleich da. Ach, wenigstens das. Dean Flint atmete innerlich auf. Der notorische Nörgler spürte seine Füße kaum noch. Was er nicht auf sein unpassendes Schuhwerk zurückführte, sondern einzig auf den viel zu langen Aufstieg. Gerade wollte er seinem Kumpan Harry Salim sein Leid klagen, als die gewaltige Steinmauer vor den beiden auftauchte. Flint schaute an den großen, mit Moos und Dreck überwucherten Quadern hoch und schluckte. Hinter der Mauer ragten die Türme des Schlosses wie Mahnmale des Bösen in den wolkenverhangenen Nachthimmel. Du, Harry. Was ist? Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Alles andere hat mich auch gewundert. Ich meine das ernst, Harry. Ich auch. Sehen wir lieber zu, dass wir reinkommen. Ein Unwetter zieht auf. Sie umrundeten die Mauer und gelangten an die Westseite, wo ein meterhohes Eisentor den Eingang zum Vorhof der Burg markierte. Harry Salim schaute sich noch einmal verstohlen um. Dann drückte er die alte, gusseiserne Klinke runter. Es war nicht abgeschlossen. Mann, haben wir ein Schwein. Das wird sich noch zeigen. Los, komm! Die Einbrecher schlichen über den verwahrlosten Hof auf eine wuchtige Steintreppe zu, die zum großen, zweiflügeligen Portal des Schlosses führte. Unheimliche Skulpturen, die steinernen Abbilder geflügelter Dämonen, empfingen die beiden am Fuße der Treppe. Wir sollten lieber umkehren. Was machst du dir ins Hemd? Wir haben schon größere Schlösser ausgenommen. Aber noch keins, von dem die Leute behaupten, es sei verflucht. Was interessieren mich die Leute? Und was ist, wenn es hier wirklich umgeht? Dean, noch ein Wort und ich... Wow, wenn das keine Einladung ist. Nein, Harry, warte! Was denn? So eine schwere Tür, die geht doch nicht von alleine auf. Natürlich nicht. Der Wind hat nachgeholfen. Oder glaubst du, Dracula hat sie von innen aufgezogen? Ja, vielleicht nicht Dracula, aber... Okay, du Schisser, mir reicht's. Ich gehe vor und check die Lage. Aber du kannst doch nicht alleine. Und ob ich das kann? Bin gleich wieder da. Harry Salim schritt lässig die breiten Stufen hinauf und verschwand hinter der Tür im Dunkeln. Flint war allein. Allein mit den steinernen Fabelwesen, die ihn mit ihren starren, toten Augen zu beobachten schienen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Renn weg, hämmert es in seinem Kopf. Verschwinde, hau ab! Doch Dean Flint konnte nicht weglaufen. Wie unter einem unsichtbaren Zwang stieg er langsam und mit zitternden Knien die Stufen zum Portal hinauf, das auf ihn bedrohlich wirkte wie das klaffende Maul eines Riesen. Harry! Harry, alles in Ordnung? Harry, Mensch, mach doch keinen Quatsch! Sag schon, bist du da drinnen? Komm her, ich will dich braten. Du Arschloch, mach das doch mal und ich... Mann, Alter, du hättest dich sehen sollen. Sehr witzig. Na, dann komm schon, gleich hast du bessere Laune. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh doch, mein Lieber, denn heute Nacht werden wir reich. Hörst du? Reich. Was laberst du da? Na komm rein und mach deine Taschenlampe an. Ach... Und? Hä? Habe ich zu viel versprochen? Also, das träum ich doch nur. Nein, Dean. Wir sind die Ersten. Die Ersten. Unglaublich. Hier sieht alles so aus, als würde der Besitzer hier immer noch wohnen. Ja, von den ganzen Spinnwillen mal abgesehen, allein der Krempel hier in der Halle ist ein Vermögen wert. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Wagen. Komm, lass uns die Treppe aufgehen. Ja, der Teppich ist auch einiges wert. Ach, vergiss den Teppich. Konzentrieren wir uns lieber auf das Silber und... Was zum Teufel? Harry, da, an der Eingangstür. Mist, was machen wir jetzt? Da sind uns aber zwei hübsche Fliegen ins Netz gegangen. Bleib ganz ruhig. Ich regel das schon. Mister, wie gut, dass wir Sie gefunden haben. Wissen Sie, wir haben uns verlaufen und... Spar dir deine Erklärungen. Sieh dir das Gesicht von dem Kerl an. Wenn Sie uns sagen, wie wir zurück zum Dorf kommen, werden wir... Gar nichts werdet ihr. Ihr kommt hier nicht mehr lebend raus. Harry, tu doch was. Hey, warum schließen Sie ab? Was soll das Ganze? Der Gigant war wie aus dem Nichts hinter den beiden Einbrechern aufgetaucht und hatte Harrys Kopf mit seiner gewaltigen Pranke gepackt, als wäre er ein Spielzeugball. Das 3 Meter große Ungetüm sah aus wie das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Genexperiments, eine Mischung aus Frankensteins Monster und einem Golem. Mit spielerischer Leichtigkeit wuchtete es den wehrlosen Mann durch die Luft, stieß dabei ein irres Gelächter aus. Und jetzt bist du dran. Nein, nein, geh weg von mir. Ich werde dich fressen. Nein. Das Zuckerpüppchen hier sieht ja zum Anbeißen aus. Ken Willard schleppte sich keuchend zu einem Stuhl, während Zuko regungslos in der Mitte des Raumes stehen blieb. Er wusste, dass Shao verloren war, wenn er jetzt falsch reagierte. Der Kutscher hatte sich inzwischen von dem Sturz erholt. Zum Glück griff er den Friedhofswärter nicht erneut an, sondern stellte sich neben Grimes, der seine Geisel mit gierigen Blicken musterte. Lass sie los, du Schwein! Ich an deiner Stelle wäre ein wenig freundlicher, Chinese. Oder willst du, dass ich der Kleinen hier ein Auge aussteche? Nein, nicht! Schon gut! Du hast gewonnen! Das weiß ich selbst, du Superhirn! Was willst du von uns? Von dir? Gar nichts. Ich habe mit Shao bereits gefunden, was ich suchte. Und jetzt lass uns gehen, Kutscher! Wartet! Was noch? Wenn du Shao laufen lässt, gehe ich mit dir! Freiwillig! Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Aber Shao ist eindeutig attraktiver als du. Und bekanntlich ist das Auge ja mit. Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, bringe ich dich um! Das bezweifle ich. Ihr seid doch nur kleine Rädchen in einem viel größeren dämonischen Spiel, das euren beschränkten weltlichen Horizont übersteigen dürfte. Was für ein Spiel? Es geht um Macht, mein Freund. Sie ist gekommen, um das Chaos im Reich der Finsternis zu ordnen, um zu stürzen, was schwach und unbeständig ist, und die Starken unter ihrer Führung zu einen. Von wem redest du? Genug jetzt! Wir haben heute Nacht noch eine Menge Arbeit vor uns. Kutscher! Grimes zog seine Geisel rückwärts nach draußen, während der Kutscher unter die Jacke griff und einen kleinen, runden Gegenstand aus Glas hervorholte. Das Gerippe hielt ihn wie ein Monokel vor die linke Augenhöhle, schien Zuko durch die Kugel zu fixieren. Plötzlich verfärbte sich das durchsichtige Glas, grüne und rote Blitze züngelten sich aus dem Inneren, ließen die Kugel immer heller erstrahlen, um im nächsten Augenblick zu explodieren. Zuko hatte mit Ähnlichem gerechnet und warf sich in einer tausendfach geübten, blitzschnellen Reaktion zur Seite. Der breite, gleißend helle Strahl schoss nur wenige Millimeter an seinem Kopf vorbei. Sofort war der Chinese wieder auf den Beinen. Er wartete einen weiteren Angriff. Doch Grimes, Shao und der Kutscher waren schon verschwunden. Gerade wollte er hinterherstürzen, als sein Blick Ken Willard streifte. Der Friedhofswärter lag in einer bizarr verkrampften Haltung auf seinem Stuhl. Ein breites, grünlich schimmerndes Loch klaffte auf seiner Brust. Er war tot. Das Schicksal, das Zuko zugedacht war, hatte einen Unschuldigen getroffen. Ihr Bestien! Ich werde euch... Grimes! Schau! Verdammt, sie können doch nicht schon weg sein! Schau! Mit unglaublicher Geschwindigkeit jagte die Kutsche an Zuko vorbei auf das schmiedeeiserne Tor zu. Dann verschwand sie in der Dunkelheit. Zuko blieb zurück, starr vor Angst und Ohnmacht. Wieder hatte ihm die dunkle Seite das Wichtigste in seinem Leben entrissen. Und wie damals im Londoner Odeon-Kino hatte er auch diesmal nichts dagegen unternehmen können. Das Licht im Turm ist wieder aus, John. Ja, ich hab's gesehen. Sind Sie sicher, dass Sie darauf wollen? Absolut. Aber was ist, wenn da oben noch mehr von diesen Bestien hausen? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben Waffen, mit denen wir uns gegen diese Monster sehr effektiv verteidigen können. Wie Sie meinen. Möge Gott Sie schützen. Danke, Mr. Bannister. Der Bentley rumpelte über den steinigen Boden. Bäume säumten die kurvige Fahrbahn zu beiden Seiten ebenso wie wildes Buschwerk und sperriges Unterholz. Ich musste mich ungeheuer konzentrieren, denn die Straße wurde ziemlich eng. Über eine halbe Stunde dauerte die Auffahrt. Dann lief der Weg aus, wurde breiter und mündete in einen Platz vor der Burgmauer. Das Eisentor steht offen. Als würde man uns bereits erwarten. Sollen wir uns von hinten ranschleichen oder die Einladung annehmen? Die wissen doch eh, dass wir hier sind. Außerdem ist der Weg kürzer. Komm. Hast du deine Waffe nachgeladen? Was denkst du denn? Hey, sieh mal. Das Fenster neben dem Eingangsportal. Was ist das? Ein Licht? Ja, aber es bewegt sich. Vielleicht eine Kerze. Oder eine Taschenlampe. Das kam aus dem Schloss. Los, komm. Oh Mann, was geht denn da ab? Gleich wissen wir es. Abgeschlossen. Dann müssen wir über das Fenster rein. Ja, hilf mir. Komm, meine Hand. Gut so. Hast du's? Ja, geh zur Seite. Ich schlag das Glas ein. Ich glaube, ich spinne. Ich sah eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Auf der großen Treppe der Empfangshalle kämpften zwei Männer um ihr Leben. Der eine wurde von einem Ghoul bedrängt, während ein mutiertes Monstrum den Kopf des anderen Mannes mit seiner Riesenpranke umklammert hielt und ihn wie eine Puppe durch die Luft wirbelte. Sofort zielte ich auf den Riesen und schoss. Lass den Mann runter! Sofort! Runter mit dem Mann! Das kann doch alles nicht wahr sein. John, was ist da drin los? Hier waren Monster, die sich, wie soll ich sagen, die haben sich plötzlich in Luft aufgelöst. Was? Warte, ich versuche dir die Tür aufzumachen. Schnell, Bill, da vorne sind zwei Männer, die unsere Hilfe brauchen. Was ist passiert? Ein Riese hat den Mann hier am Kopf durch die Gegend gewirbelt. Gott, ist er... Moment. Nein, er lebt. Ich werde ihn untersuchen. Kümmere du dich um den anderen. Okay. Hey, Mister. Fehlt Ihnen etwas? Reden Sie. Mir geht es gut. Ein Ghoul wollte ihn angreifen, Bill. Ein Ghoul? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich habe auf den Riesen geschossen und dann verschwanden beide Monster. Verdampften regelrecht. Hast du sie etwa getötet? Wohl kaum. Ich schätze, da wird der Makler aber Probleme bekommen. Was ist mit meinem Freund? Er hat Glück gehabt. Kein Genickbruch. Nur ein paar Beulen. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Dean Flint. Und das ist Harry Salem. Was machen Sie hier? Mann, Sie stellen Fragen wie ein Bulle. Bingo. Mein Name ist Oberinspektor Sinclair vom Scotland Yard. Hier mein Ausweis. Ach, du Scheiße. Wie bitte? Haben Sie vielleicht etwas zu verbergen? Zu verbergen? Mann, das wissen Sie doch ganz genau. Nichts wissen wir. Aber Sie könnten uns ruhig mal aufklären. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ein klein Ganove, also von mir aus sagen Sie nichts mehr. Und was sollen wir jetzt machen? Ich schlage vor, dass du bei diesen Herrschaften bleibst, während ich mich ein wenig im Schloss umsehe. Willst du auf den Turm? Worauf du wetten kannst. Man hat uns ja förmlich mit der Nase darauf gestoßen. Hier, nimm die Taschenlampe mit. Und pass auf dich auf. Wird schon schief gehen. Bis später. Was ist eigentlich mit diesen Ungeheuern? Hey, ich dachte, sie reden nicht ohne Anwalt. Den brauche ich auch nicht mehr, wenn die Monster zurückkommen. Ich weiß mich schon zu wehren. Zumindest hoffe ich das. Mein Weg führte mich in den Ostflügel des Schlosses. Mehrere Etagen war ich hinaufgestiegen, hatte viele zum Teil prachtvolle Säle durchquert, um schließlich den Aufstieg zum Turm hinter einer schmalen, unscheinbaren Tür zu finden. Eine alte, geländerlose Steintreppe, die sich schon nach der ersten Wende im Dunkeln verlor, zog sich durch die schmale Röhre nach oben. Ich schritt die Stufen hinauf, hörte kleine Steine und Dreck unter meinen Füßen knirschen. Immer wieder streiften Spinnweben mein Gesicht und innerlich betete ich, dass die Treppe nicht unter Alter... Ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gebracht, als die Stufen unter mir nachgaben. Instinktiv warf ich meine Arme nach vorne und knallte mit dem Oberkörper auf die Bruchstelle. Ich hatte das Gefühl, mein Brustkorb würde explodieren. Krampfhaft suchte ich Halt, spürte, wie meine Beine in der Luft baumelten. Mit den Handtellern stemmte ich mich gegen den Stein, hiefte mich mit einem gewaltigen Klimmzug hoch. Erschöpft blieb ich liegen. Ich hatte es geschafft. Jedenfalls für den Moment. Vorsichtig kam ich wieder auf die Beine und lief langsam weiter. Zum Glück hielt der Rest der Treppe. Unbeschadet erreichte ich den Eingang zum Turm. Eine morsche, zerfressene Holztür, die zu meiner Verwunderung nicht abgeschlossen war. Na, dann wollen wir mal. Blakende Petroleumleuchten erhellten den spärlich möblierten Raum. Ich sah ein Bett, einen Teppich und einen hochlehnigen, mit rotem Samt beschlagenen Stuhl, der an der mir gegenüberliegenden Wand stand. Ein Mann saß darauf. Er musste uralt sein. Das Gesicht war eingefallen, die tief in den Höhlen liegenden Augen waren geschlossen. Ob er noch lebte? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Nichts. Keine Reaktion. Ich ging weiter auf den Alten zu, hob meine Hand, um ihn an der Schulter anzutippen. Mister, sind Sie wach? Vorsicht, hier. Nehmen Sie meinen Arm. Ich helfe Ihnen. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass jemand den Weg zu mir findet. Das habe ich gemerkt. Der Freudenschrei war kaum zu überhören. Keiner meiner Nachfahren hat es je gewagt, mein Sterbezimmer zu betreten. Wollen Sie etwa behaupten? Ja, ich bin Count Ashford, der Höllengraf. Dann haben Sie die Zeit überdauert? Ich bin ein Gefangener der Hölle. Verdammt, hier in diesen Turm dahin zu vegetieren, bis ich meine Aufgabe erfüllt habe. Was für eine Aufgabe? Dich in ihre Falle zu locken. Noch bevor der Morgen anbricht, werden der Sohn des Lichts und seine Freunde nichts weiter sein als eine schlechte Erinnerung. Dafür wird sie sorgen. Sie? Wer soll das sein? Die Tochter des Satans. Asmodina. Hey, Ihr Freund wird wach. Harry! Harry, wie geht es dir? Oh, mein Kopf. Sachte, Kumpel. Du hast ganz schön was abgekriegt. Wo bin ich? Immer noch auf dem Schloss. Dann habe ich das vorher nicht geträumt. Den Angriff des Monsters? Nein, Mann. Das ist wirklich passiert. Und wer hat mich gerettet? Du? Nein. Zwei Bullen von Scotland Yard. Der Typ da ist einer von ihnen. Verstehe. Hey, Sie! Ja? Sie dürfen uns nicht festhalten. Wir haben nichts getan. Keine Ursache. Es war uns eine Freude, Ihnen das Leben zu retten. Geschenkt. Ich will jetzt gehen. Sie können doch noch nicht einmal aufstehen. Was Sie nicht sagen. Ja. Harry, bleib sitzen. Wo willst du denn hin? Nach Hause. Sie bleiben. Zeig du mir erstmal deine Marke. Ich habe keine Marke. Mein Freund ist vom Yard. Der Kerl ist nicht mein Bulle. Mensch, sei doch vernünftig. Der kann uns beschützen. Soll ich warten, bis sein Freund zurückkommt und uns verhaftet? Du spinnst wohl. Sie bleiben. Du schießt nicht. Dafür hast du gar keine Erlaubnis. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Harry, bitte. Da draußen kann sonst was sein. Also gut, ihr habt gewonnen. Na also. Und jetzt setzen Sie sich wieder und tun, was ich Ihnen sage. Ah! Schlaf gut, Bullenfreund. Und danke für die Kanone. Sag mal, bist du verrückt geworden? Ich war immer schon verrückt. Und jetzt lass uns abhauen. Ich gehe da nicht raus. Glaubst du, hier drin bist du sicherer? Ich weiß nicht, ich... Du dämlicher Trottel, denk doch mal nach. Wo haben uns diese Biester wohl angegriffen, drinnen oder draußen? Ich steig aus, Harry. Was? Ich hab die Schnauze voll. Als dieses Riesending auftauchte, habe ich zu Gott geschworen, nichts Unrechtes mehr zu tun, wenn ich das überlebe. Noch hast du es nicht überlebt, Dean. Dean? Nein, Harry. Es tut mir leid. Na toll. Dann bleib doch und lass dir von den Bullen den Arsch treten. Aber komm danach nicht wieder angedackelt und wimmer mir einen vor. Das war's, Kumpel. Harry, so warte doch. Ah. Harry! Oh mein Gott. Hey, Mister, wachen Sie auf! Los doch, werden Sie wach! Verdammt, was... Geht's wieder? Wo ist meine Pistole? Mein Freund hat sie ihn abgenommen. Was? Er ist nach draußen gerannt. Ach, dieser Idiot. Helfen Sie mir hoch. Was? Schnell, wir müssen ihm helfen. Wie denn ohne Waffe? Ich habe eine Ersatzberetta. Bleiben Sie dicht hinter mir. Oh nein. Was ist? Gehen Sie zurück. Wieso? Wo sind die Monster? Es sind keine da. Gehen Sie! Was ist mit Harry? Lassen Sie mich vor. Nein, Dean! Wir sehen, was mit Harry ist. Nicht! Zur Seite, Mann! Allmächtiger. Es tut mir leid, Dean. Da! Das Monster! Zurück, Dean! Zurück! Ja. Helfen Sie mir, Dean! Stemmen Sie sich gegen die Tür! Was ist? Da ist wieder dieses Schleimwesen! Wehrt euch nicht! Es hat keinen Zweck! Nein! Bleiben Sie hier, Dean! Ich kann nicht! Nein! Asmodina steckt hinter allem? Ah, du kennst sie. Ich habe nur von ihr gehört. Was haben Sie mit ihr zu tun? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Zeit? Früher, als ich noch jung und stark war, da glaubte ich, ich hätte alle Zeit der Welt. Ich nahm mir, was ich haben wollte. Wer mir nicht gehorchte, landete in der Folterkammer. Dann stimmt es, was sich die Leute über sie erzählen. Ja, ich fühlte mich sehr mächtig. Doch in Wirklichkeit war ich nur grausam und selbstsüchtig. Mit Macht hatte das nichts zu tun. Das merkte ich, als ich älter wurde und den Tod nicht aufhalten konnte. Und dann kam Satan zu mir. Er bot mir einen Pakt an, meine Seele gegen das ewige Leben. richtigen Mann. Und Satan gab mir, was ich wollte. Aber nicht als junger Mann, sondern als Greis. Aus mir wurde ein Gefangener der Ewigkeit, ein zum Leben Verdammter. Wie lange ist das jetzt her? Über 200 Jahre. Ich glaubte schon, der Höllenfürst hätte mich vergessen. Doch plötzlich tauchte er wieder auf. Wann war das? Es ist noch nicht so lange her. Er kündigte mir seine Tochter an. Sie würde meine Kutsche brauchen, um ihre Getreuen zu sammeln. Welche Getreuen? Ich weiß nur, dass sie ihre Diener sammelt, um ihr Leichenhaus zu füllen. Leichenhaus? Es ist Asmodinas Reich. Es soll das Zentrum ihrer Macht werden. Ganze Legionen von Dämonen trägt die Höllenkutsche zusammen. Und sie hat bereits starke Verbündete. Was ist mit den Monstern hier im Schloss? Sie gehören zu Asmodinas persönlicher Garde und sind sehr stark. Sie haben dich nicht angegriffen, weil Asmodina es so wollte. Das verstehe ich nicht. Sie will dich lebend haben. Aber jetzt, da du dich von deinen Freunden getrennt hast, sind ihre Diener schon wieder fleißig am Werk. Was? Deine Freunde werden im Moment von ihnen niedergemacht. Warte, Sinclair! Sie sind wahrscheinlich schon tot! Dean! Jetzt kommen Sie schon her, verdammt nochmal! Gib auf und ich verspreche dir einen schnellen Tod! Lass mich in Ruhe! Bill Connolly war in der Zwickmühle. Mit ausgestreckten Armen stemmte er sich gegen das Portal. Wenn er wegging, würde der Gigant durchkommen. Aber bleiben konnte er auch nicht, denn soeben hatte der Ghoul den hilflosen Dean Flint angefallen und zu Boden gerissen. Ich werde dir jetzt die Kehle durchbeißen. Aber keine Sorge, ich fresse dich erst auf, wenn dein Körper sich abgekühlt hat. Der Reporter hatte sich in letzter Verzweiflung mit seiner Schulter gegen den Ghoul geworfen. Dean Flint war für den Moment außer Gefahr. Laufen Sie weg, Dean! Rennen Sie! Der Riese! Ach du Scheiße! Mr. Connolly! Verdammt, ist er stark! Dein Freund kann dir jetzt nicht mehr helfen! Ich hatte alle meine Kraftreserven mobilisiert, war wie ein Verrückter nach unten gehetzt. Schon von Weitem hatte ich die Schreie gehört. Und als ich endlich die Empfangshalle erreichte, versuchte ich gar nicht erst, mir ein Bild von der Lage zu machen, sondern riss mein Hemd auf. Michael! Gabriel! Raphael! Uriel! Die vier Enden meines Kreuzes explodierten in einem gleißend hellen Licht, das sich zu einem Strahl bündelte und von mir weg in die Halle schoss. Ich wurde zurückgeschleudert, krachte mit dem Rücken hart gegen die Wand, während um mich herum alles in einem Inferno aus vielfarbigem Feuer zu explodieren schien. Dann war alles vorbei. Das Licht und die Monster waren verschwunden. Bill? Bill, bist du noch da? Teilweise, glaube ich. Was zum Teufel ist hier nur passiert? Das erklären wir Ihnen später. Wie geht es dir? Naja, ich habe zwei Backenzähne verloren. Sag mal, wo ist eigentlich Harry? Er liegt im Hof. Ist er... Ja, ich konnte ihn nicht aufhalten. Der Riese muss ihn umgebracht haben. Verdammt. Sind die Monster vernichtet? Das hoffe ich, Mr. Flint. Würde es Ihnen dann etwas ausmachen, von hier zu verschwinden? Ich habe endgültig die Schnauze voll von diesem Schloss. Das kann ich verstehen. Kommt. Ja. Wo ist denn Harry? Der liegt da vorne auf dem... Na sowas. Eben lag er noch da. Bill, mein Kreuz wird warm. Was? Mr. Sinclair, sehen Sie, da! Oh Mann, hört das denn nie auf? Was ist das für ein Ding? Man nennt es die Höllenkutsche. Da sitzt ja ein Skelett auf dem Kutschbock. Bleiben Sie ruhig, Dean. Aha. Endlich zeigt sich der große Unbekannte. Mach dich auf was gefasst. Ich habe im Turm Übles über die Kutsche erfahren. Warte mal, das... Das ist doch... Ciao! Bill, nicht! Oder er bringt mich um! Gut erkannt, du Schlampe! Grimes! Witzig. Zum ersten Mal freue ich mich, dass du noch lebst, Geisterjäger. Oh, muss ich mir jetzt Sorgen um dich machen? Mach dir lieber Sorgen um dich. Warum sollte ich? Weil du jetzt in die Kutsche steigen wirst. Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Los, rein da mit dir, oder die Kleine stirbt. Und wohin soll die Reise gehen? Weißt du es noch nicht? Würde ich sonst fragen, du Schaschlik? Dein Humor wird dir noch vergehen. Spätestens, wenn Asmodina dich in ihrem Reich willkommen heißen wird. Fortsetzung folgt.